Ja, mein Vater, nachdem er geheiratet hat, ist einmal angetreten zur Meisterprüfung und hat die Meisterprüfung gemacht. Nicht? Und hat in der Schwegelstraße 10, Tür Nummer 21, eine Wohnung. Also, ich weiß nicht, damals gekauft oder jedenfalls. Die Wohnung hat bestanden aus Küche und Zimmer. Die Küche war ein Schlauch, also ein Dinger. Da musst du dir vorstellen, wenn du bei der Tür reingekommen bist, ist rechts ist gestanden, also ein Holzkoffer, der war für die Schmutzwäsche. Daneben ist gestanden ein Abwasch. Ein Tisch zum Aufklopfen, zwei Schaffen. Auf der anderen Wand, ja, also gleich auf der linken Seite der Gasometer. Dann daneben eine Kredenz. Neben der Kredenz ein Kiwi. Neben den Kiwi ein Wasserbankel. Ein Wasserbankel mit einer Wasserkanne. Und dann ein gemauerter Herd. Ja. Der war, wie es Heizung sind, war er noch in Verwendung, ja. Dann ist aber eben Gas eingeleitet worden. Also die Gasleitung ist hinter der Kredenz und auf den Herd gegangen und da ist gestanden ein Rechaud, ja, mit einem Anschluss und daneben ein Backrohr und ein Doppelhahn, was du an, kannst du das eh alles vorstellen. Also gut, also das war die Kücheneinrichtung. Das Zimmer war 6x6 groß. Ja. Rechts ist gleich neben der Tür im Winter ein Ofen gestanden. Und das Rohr ist gegangen, hintere. Die Wand entlang, weil der Kamin dort aufgegangen ist. Dann an der Wand ein Drumgitterbett. Dann ein Doppelbett und an jedem an die Betten die berühmten Kästen. Ja. Ja, jetzt ein kleiner Tisch mit zwei Sesseln und neben dem Tisch war der Arbeitstisch. Und zwar nachdem die Oberteilherrichterei im verrichtet worden ist, war der Tisch hoch, ja. Also der hat eine ganz schöne Fläche eingenommen und da ist noch hinten, meistens wo mein Vater gestanden ist, das hast du gerade, dass einer durchgehen können, dann ist die Pendeluhr gehängt. Ja, und auf der anderen Seite von dem Arbeitstisch da war der schmale Tisch. Der Speisetisch. Und bei den Anfenstern ist gestanden eine Nähmaschine. Dann neben bei der Zwischenwand war ein Spiegel und unter dem Spiegel ist gewesen ein Schubladkasten. Der Schubladkasten war für einen Arbeiter als zweiter Arbeitstisch. Der hat eine Kiste noch drauf gehabt, damit er die Höhe gehabt hat. Und auf der rechten Seite war noch eine Maschine, ja, eine zweite Maschine, die aber nur für die Lochungen, also nicht, es war schon eine Nähmaschine, aber ohne Nähtätigkeit, nur zu ausstanzen und so weiter. Naja, das musst du dir vorstellen. In dem Gitterbett waren meine beiden Schwestern einquartiert. Und ich hab gehabt, die gibt es heute gar nicht mehr, sogenannte Inarusso-Betten. Das waren mit einem Teppich, mit Federn, Eisenrahmen, ne? So wie ein Camping. So ähnlich, nur massiver. Aber das hast du auch, das hast du unter Tag zusammenklappen können, weil du in der Nacht hast du müssen die Tür zumachen oder offen lassen, je nachdem, damit das Bett einen Platz hat. Und jetzt musst du dir vorstellen, Am 11. Juni 20 bin ich geboren. Am 14. August 21 meine Schwester Grete. Und am 24. Oktober 1923 meine Schwester Bertha. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt ist Feierabend. Ja. Ich habe da sowas so alle mitgekriegt, was da also erst viel später war als Kind. Aber jedenfalls hat meine Mutter erklärt, es ist Schluss. Ja. Da kommt nichts mehr in Frage. Jetzt muss ich dir vorstellen. Gehabt haben wir, was ich mich so erinnern kann. Weil meine Erinnerungen beginnen so wie 1925. Da hat mein Vater gehabt zwei Lehrbuben und zwei Arbeiter. Ja, die sind in der Früh gekommen. Zum Mittag sind sie entweder, je nachdem, die zwei Lehrbuben, der Emil und der Fredl, die haben ein Essen, die haben gewohnt in der Gablenzgassen, die haben ein Essen draußen gewärmt und da haben beim Tisch gegessen. Nicht? Und der andere, der Suchone, der ist eventuell zum Wirt gegangen. Irgendwie hat sich das so angespielt, von 12 bis 1 war Mittagspause. Ja? Naja, jetzt musst du dir vorstellen, so gegen 4, 5, wo weißt du, gegen 5 war Arbeitsschluss. Jetzt müssen einmal zusammengekehrt werden, die Brillboden natürlich. Naja, und jeden Samstag war das Mittagsschluss. Das war je nachdem, wann er für Fabrik gearbeitet hat. Also hat er das meistens so eingeteilt, dass Samstag, so gegen 10 Uhr, ist er liefern gegangen. Samstag bis 10 Uhr, so ist gearbeitet worden. Und dann sind sie meistens runtergegangen zum Wirten. Mhm. Oder haben sie gewartet, bis der, mein Vater gekommen ist oder dann auszahlt. Naja, schön. Und wenn die fort waren, hat meine Mutter zusammengekehrt. Dann hat es eine Seifenlage genommen, da hat der ganze angefangen ins Auswischen. In Summe haben wir müssen die Betten auseinanderreißen, weil da haben wir Gäste drinnen gehabt in die holzstichigen. Die Möbeln waren nämlich von Weikendorf und da haben die Holzschwirren sich betätigt und das waren herrliche Nester. Also das ist einmal die Jagd in Summe, weil also das war irgendwie immer wieder eine Gewalt, das loszuwerden, ja. Wo Holzwirbel und die Wanzen. Also mit einem Wort, das kannst du dir vorstellen, das war so der Zustand. Meine Mutter, ja, wie die das bewerkstelligt hat, das weiß ich nicht, dass wir da versuchen. Die haben mir dabei das was auf die Maschine gelegt, ja. Und sie hat uns versorgt und ab. Nicht? Ich bin meistens in der Küche bei der Abwasch gesessen auf der Holzkiste. Nicht? Ja, jetzt musst du dir ja vorstellen, nach den hygienischen Bedingungen. Wasser am Gang, darum die Wasserkanne. Der Kübel als Notklo, denn wir waren im Kabinett und konnte die Sonnenfeld mit ihren Enkeln, das waren zwei Personen. In der zweiten Wohnung neben uns, da war ein pensionierter Straßenbauer mit seinem Sohn und die Tochter, also waren auch vier Leute und wir waren fünf, also waren neun Personen, die auf das Klo gegangen sind. Das Klo hat einen Spülkasten gehabt, aber den hätte man müssen auffüllen, noch keiner hat das gemacht. Jetzt hast du müssen hergehen, wenn wirklich was ist, mein Kiwi zur Passena und das